Tag, hier der Landstuhler, Folge 20, veröffentlicht unter einem Normalfeed. Ja, gäbt mich noch, bin noch da, bin nur die ganze Zeit nicht zum Podcast gekommen. Wenigstens hat sich das Podcast höre, momentan wieder ein bisschen normalisiert, beziehungsweise könnte ich meinen Rückstand ein bisschen aufholen. In was geht's in der Folge? Ein bisschen von meiner Radtour erzähle, also von März bis heute, ein bisschen Statusbericht für meine Projekte erzähle, die ich so angefangen habe, also mein Holzabbauprojekt, wie es momentan im Urlaub weitergeht, wie gesagt, Biketouren und was momentan mit meinem Stinker daheim passiert, mit meinem Diesel-Passat. Okay, also viel Spaß bei der Folge. Podcast, ja. Ich komme momentan nicht nur beim Podcast, sondern irgendwie allgemein nicht so in die Pötte. Ihr wisst, ich bin normalerweise sehr, sehr organisiert und habe normalerweise auch immer schön meinen Zeitplan. Und ja, ich habe den Plan. Das Hauptproblem momentan ist eher, dass ich es immer nur hin und verschiebe. Das heißt, es gibt eigentlich schon vorher eine Folge, die ich jetzt nach dieser Folge rausbringen werde. Und zwar ist das so meine Jahresplanung, die ich eigentlich auch schon im März rausbringen wollte. Aber wie gesagt, paar Sachen sind momentan, was jetzt nicht mehr so ganz oft die lange Band zu schieben. Also ich verpasse hier keinen Termin oder so. Es ärgert mich aber nur einfach, dass ich abends oder über Tag jetzt nicht so motiviert bin, paar Sachen anzugehen, die natürlich wichtig und dringend sind, aber die man auch so ein bisschen aussitzen kann. Aber da ist einfach das Wetter momentan zu gut und ich bin auch einfach zu viel unterwegs. Aber wie gesagt, hat alles seinen Preis. Momentan zum Thema Passat. Was gibt's da Neues? Also eigentlich müsste ich meinen Zahnriemen wechseln. Der ist jetzt schon seit 3000 Kilometer überfällig. Habe auch schon ein paar Angebote mir eingeholt, aber dort, wo ich hingehen wollte, ist momentan so ein bisschen Pfingsturlaub. Deshalb muss ich dann die Werkstatt meines Vertrauens, zweite Wahl, nochmal anschreiben. Wie gesagt, Preis ist ganz okay. Wie gesagt, Zahnriemenwechsel mit Rechnung, weiß nicht, in der Werkstatt 600 Euro, der, wo ich es normalerweise immer machen lasse, der bei VW schafft, ruft 650 auf und das ohne Rechnung, ne, kann man das mal nicht ins Geschäft, weil das ist mir dann doch nicht koscher genug und Original VW-Preis wäre 1100 Euro. Beim Holzmacher, weiß nicht, ob ich es in der Folge erzählt habe, habe ich mir ja meine Rathausverkleidung beschädigt, ja, genau, die ist auch noch nicht repariert. Und auch weder Ersatzteile bestellt, noch auf dem Schrottplatz gewesen. Da komme ich auch nicht in die Pötte. Im Aufnahmedatum ist aktuell 8. Mai. Und ja, da könnte man auch mal die Lohnsteuererklärung so langsam mal angehen. Weil ich glaube, da ist 8. Termin Mai. Wie gesagt, Dokumente sind alles da. Habe eigentlich immer jetzt nichts Großes, nichts Aufwendiges da abzurechnen. Muss es einfach nur mal anschmeißen, das Programm, die Sache eintippe und abgeben. Da ist momentan die Ausrede, in Anführungszeichen, dass ich die Software auf dem PC habe und deine PC momentan nicht so oft anschaltet. Was ich normalerweise in der nächsten Folge erzähle, das habe ich hier nur kurz Tease. Neuer PC wollte ich mal. Ach, oh, das war auch so Thema von der anderen Folge. Stichwort Hackintosh. Aber wie gesagt, man soll nichts andeuten, was man dann jetzt später erzählt. Ja, diese neue Datenschutzverordnung ist auch Termin im Mai. Da habe ich auch schon länger mir Reminder-Termin gesetzt. Das Thema will ich auch mal angehen. Genauso wie die Homepage auf SSL umstehen. Also ihr seht, der Landstuhler hat Stress und hat viele Termine, aber er kennt sie wenigstens alle und hat sich so sein persönlicher Zeitplan gemacht. Aber wie gesagt, will ich angehen. Denke ich mal, könnte am Vatertag gute Gelegenheit sein. Soll ja bekanntlicherweise der schlechteste Tag der Woche sind. Aber wie gesagt, hat auch jetzt vieles geklappt. Mein Holz ist endlich fertig geworden. Also das, was ich euch letztes Jahr in der Folge erzählt habe, es ist jetzt geschnitten, es ist jetzt nach Hause transportiert und es ist gespalten. Und das, wie gesagt, also Spalte hat der Vater ein bisschen übernommen, aber wie gesagt, dieses Kleinschneiden und den Transport musste ich bewerkstelligen, weil das neue Auto von meinem Vater kann leider nicht aufs Grundstück fahren. Das ist, wie gesagt, noch zu neu. Das geht irgendwie nicht. Bin hier froh, dass er auch den Wohnwagen transportieren konnte. Habe ich hier auf Twitter kurz angedeutet, gab es auch so ein bisschen Wohnwagen-Content. Haben wir, wie gesagt, komme ich gleich dazu, habe das auch mit einer Tour verbunden. Hat dann das nach einem neuen Auto auch geschafft, obwohl war zu sind mit 750 Kilometer. Aber gut, okay, ich sag zu der Sache nichts, hat mich schon genug aufgeregt, weil von Neuwagen kaufen so hatte ich nichts. Aber wie gesagt, Vater erzählt er immer, es ist sein letztes Auto und dann sei es ihm auch gegönnt. Was ich eigentlich noch die Woche dringend angehen muss, da hat sich jetzt leider wirklich die Neuigkeit ergeben, weil ich ein bisschen umplanen muss. Ich wollte eigentlich das Stoneman Mirquit, also der im Erzgebirge, wollte ich buchen, weil ich Ende Mai noch eine Woche Urlaub habe. Aber da ist momentan noch ein bisschen was dazwischen gekommen. Komme ich gleich noch dazu. Da gucke ich mal, da muss ich noch mit jemandem Rücksprache halten, ob ich das jetzt doch im Frühjahr schon mache oder mehr auf der Herbststufe oder so. Das ist momentan noch in Klärung. Mit meiner Japan-Planung bin ich eigentlich auch durch. Ja, müssen wir auch nochmal in die Pötte kommen und die Flüge und das Railroad-Ticket buche, aber wie gesagt, der Plan steht, Zeitraum steht auch, November, finanzielle Sache sind geklärt, muss wie gesagt nur über mein eigener Schatten spinnen und mal ein bisschen was gönnen und wie gesagt, einfach mal das Eintüte, habe auch schon so ein paar Bike-Sachen vor, mich so ein bisschen informiert, denke ich mal, da wird es bald ein Erfolg zu berichten sein. Das Wochenende kann ich leider nicht so mega, das war so ein Geocacher-Event, das wusste ich aber irgendwie schon im Vorfeld, weil ich schon Paralleltermine hatte. Deshalb habe ich es auch weder getwittert, hätte mich, wie gesagt, gerne auch mit ein paar Geocacher getroffen, die zufällig in Idar-Oberstein gekommen sind, ist hier von mir nicht so weit, aber wie gesagt, muss ich leider ausfallen lassen aus Gründen und deshalb, wie gesagt, komme ich auch leider, was mir besonders leid tut. Ich schaffe es leider nicht zum Jens Breitenbacher, der mich in der Weise in seiner letzten Folge erwähnt hat und mir auch ein bisschen von diesem Mountainbike-Orientierungslauf schön was erzählt hat. Den hätte ich auch gern angeschrieben und hab mir angeschrieben und getroffen, aber passt, wie gesagt, leider nicht aus Gründen, also nicht nur, dass mein Auto nicht so einsatzbereit ist und ich nicht so viel Kilometer mehr fahren kann wegen dem Zahnriemenwechsel, ich glaube zwar nicht, dass er reißt oder mir um die Ohren fliegt, nee, ich bin auch noch zum Junggesellenabschied in den Pott eingeladen, also eher so zur Kölner Richtung und das wird mir ich bin jetzt dann zu stressig, aber das ist zu groß die Fahrerei und zu groß die Aktion. Und ich glaube, weil wer mich kennt, weiß, wenn ich schon rüber bin, dann hänge ich auch wirklich gern Zeit dran und mache auch gern so ein bisschen was drumherum und so. Und dann, wie gesagt, wäre mir die Zeit einfach zu wenig gewesen. Natürlich, wie gesagt, wenn sich irgendwas ergibt, komme ich auch gern für nur einen Nachmittag rübergefahren oder so. Aber wie gesagt, ich denke mal mit Jens, das wäre schade, wenn man doch nur kurz die Zeit hat, weil er hat man ja auch Angebote, wie gesagt, dass man ein bisschen wandern geht, dass man ein paar Sachen zeigt oder so, oder auch fotografieren geht, er macht ja wirklich sehr schöne Fotos und so. Da wären auch bestimmt ein paar schöne Nachtaufnahmen drin gewesen und so. Und das, wie gesagt, klappt leider nicht, wenn ich nur noch mehr noch Übernachtung buchen muss. Wie gesagt, Jens, an der Stelle schöner Gruß. Wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Meine Einladung steht immer noch, auch wenn du, wie gesagt, hier mal in der Pfälzerwand wandern gehst. Muss nicht unbedingt was mit dem Bike sein. Das klappt bestimmt. Und wie gesagt, wie du ja in deiner Folge erwähnt hast, hast du ja auch im September ein kleines Event geplant. Und wie gesagt, wenn das bei mir zeitlich so reinpasst, wie gesagt, würde ich doch gerne kommen. Vielleicht kann ich das dann auch mit diesem Stoneman kombinieren. Warum ich momentan so ein bisschen Zeit- und Terminprobleme habe, wie gesagt, hätte ich die Folge mit meiner Jahresplanung schon veröffentlicht, hätte ihr das gewusst. Also wie gesagt, mein Jahr ist schon ziemlich gut durchgeplant. Und auch wie gesagt, die 30 Tage Urlaub, die ich habe, habe ich sogar mit ein paar Gleitzeittagen noch ein bisschen aufstocken müssen. Also habe da wirklich, wie gesagt, was vor und was auch von der Anreise und von der Dauer so ein bisschen aufwendig wird. Und wie gesagt, das ist alles voll geplant und da greift eins ins andere, so wie ich es eigentlich im Prinzip gerne mag. Wie gesagt, das kommt dann später raus in meiner Normalplanfolge. Gut, wie gesagt, das so ein bisschen als Teaser. Ansonsten, ja, gesundheitlich geht's mir ganz gut, bin relativ fit. Wer mich hier auf Twitter verfolgt oder auch meinen YouTube-Channel abonniert hat, ich verlinke das nochmal, finde da irgendwie unter Rookie 2017. Ich dachte eigentlich, das könnte man auf den Landstuhl da umstellen, aber da muss ich nochmal gucken, wie das geht. Da poste ich eigentlich auch immer die Touren mit Bilder. Und deshalb habe ich jetzt eigentlich auch diese Unterwegs-Feed-Folge so ein bisschen eingestellt, weil ich denke, es ist vielleicht doch ein bisschen langweilig, weil, wie gesagt, wer sich für die Tour interessiert, kann sich, wie gesagt, gern melden und dann kann ich natürlich auch noch mehr ins Detail gehen, was es dort zu sehen gibt und wie die genaue Route sind und so. Ansonsten ist es eher für mich so Dokumentationszweck mit Bilder und auch meine Telemetriedaten. Blende ich doch gern in, weil da kann man halt, wie gesagt, da schon so ein bisschen analysieren und ein bisschen verknüpfen. Und wie gesagt, gehen leider auch nur 10 Bilder drin. Aber wie gesagt, wer sich interessiert, auch für die Tour ruhig melden, gibt es extra oder auch gern per PM extra Ding. Das heißt, in der Folge gibt es natürlich jetzt auch gleich Bike-Contents. Ich halte mich aber ein bisschen kurz. Und zwar, wie gesagt, letzte Unterwegs-Feed war hier im März. Gab einige Touren. Was hier besonders zu erwähnen ist, ich war das erste Mal Ostereier schießen. Und zwar hat sich das so, ist normalerweise immer an Ostern in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Gegend auch so üblich ist, machen meistens so Schützenvereine. Das heißt, für geringer Oberlust kann man sich Karten, also so Schießkarte kaufen und kann dann praktisch mit dem Luftgewehr auf der 10-Meter-Bahn schießen, mit Auflegen oder frei. Und wie gesagt, je nach Treffergenauigkeit gibt es da 1-2 Ostereier, also hartgekochte, eingefärbte Eier. Und gibt auch, wie gesagt, ein lustiges Video, wo der Kollege, also der Feuerwehrkamerad dabei ist mit seiner Tochter und die isst dann Maggi-Eier und so. Also wie gesagt, gibt es eigentlich schon Bonus-Content. Wie gesagt, ich denke, ich habe es auch auf YouTube rausgehauen. Ganz klar. Warum? Erzähle ich es jetzt hier? Ende Mai gehe ich nochmal schieße, diesmal aber etwas größere Kaliber. Und zwar Arbeitskollege, der Jäger ist, der hat mir das angeboten, auf dem richtigen Schießstand zu schießen. Und in Anführungszeichen das, was ich mag. Also er hatte relativ große Sammlung an Schusswaffen. Und die ganze Zeit war ich ja noch nie auf dem Schießstand. Halt mich von Waffen in Anführungszeichen fern, beziehungsweise habe da schon ziemlich großer Respekt vorne dran. Und wie gesagt, er hat mir da angeboten, weil er diese Aufsicht hat, mir das mal genau in Ruhe zu erklären. Und dann kann ich mal ein bisschen schießen und dann bin ich mal gespannt, ob mir das gefällt oder wie mir das gefällt. Weil rein vom Luftgewehr schießen bin ich relativ gut. Also, wie gesagt, ich habe das ja verpostet. Beim ersten Mal habe ich vorher 4 Stunden Holz gemacht mit dem Motorsäge und habe ein relativ gutes Ergebnis erzielt. Und beim zweiten Mal bei mir hier in der Gegend war das Schießergebnis auch gut nach einer 60 Kilometer Radtour. Also, wie gesagt, entweder heute schon ein guter Tag gehabt oder so, aber irgendwie das Schieße scheine ich doch gut zu können. Muss wahrscheinlich hier an den Computerspielen liegen, die ich damals gemacht habe. Was ich schon festgestellt habe, wenn ich links anlege, also praktisch dann auch mit dem linken Auge Ziel, kann ich auf jeden Fall ruhiger halten. Ich sehe aber nicht so gut, weil das mein schwächeres Auge ist. Und wenn ich rechts anlege und praktisch mit dem rechten Auge gucke, sehe ich wirklich sehr, sehr, also sehe ich gut, habe aber irgendwie ein Problem, weil das nicht mein starker Arm, ich bin ja Linkshänder, das Gewehr ruhig zu halten. Aber wie gesagt, Ergebnisse sind sogar aufliegend und frei, relativ gleich. Habe jetzt doch jetzt besonders hier Atemtechnik gemacht oder so. Wie gesagt, war ganz gut. Ob das jetzt natürlich vergleichbar ist, Luftgewehr zum ordentlichen Kaliber, werde ich euch dann Ende Mai noch berichten. Ansonsten, wie gesagt, radkilometermäßig bin ich im März 427 Kilometer gefahren. Jetzt zum April und meine Highlights. Das Ergebnis zu weg. 1024 Kilometer habe ich abgespult. Was so besonders noch ist, oder wer das verfolgt hat, ich bin auf meinen heißgeliebten weißen Stein, wo ich immer euch erzähle, meine Trainingsstrecke, bin ich mit dem Trekkingrad hochgefahren. Das waren 40 Kilometer und 486 Höhenmeter. Und was da eigentlich, was jetzt besonders zu erwähnen ist, das Fahrrad hatte nur 8 Gänge. Und da bist du mit dem Ort schon beim ersten Gang. Also es hat eine Trittfrequenz von vielleicht 30, 40. Du musst dort hochtreten aus purer Muskelkraft, weil der Gang einfach nicht leichter geht. Emo, nach einer bisschen größeren Tour musste ich auf der Hälfte abbrechen. Das sieht man praktisch auch an dem Tag davor. Das war praktisch nach dieser 60 Kilometer Radtour mit Ostereierschießen, habe ich dann nach dem Mittagessen gemeint, ich muss noch mal eine kleine Tour machen. bin ich praktisch nur die Hälfte hochgefahren, habe mir es dann aber natürlich nicht nehmen lassen, es nach der Arbeit nochmal zu probieren. Und war ich dann schon, wie gesagt, ganz stolz, den Schweinehund überwunden zu haben und wirklich hier permanent mit maximaler Wattzahl hier hochzudrehen. Was ich noch erwähnen war, es war wieder Blutspenden angesagt. Bin dann, wie gesagt, nach der Arbeit mit Rückenwind schön hingefahren. Werte waren ganz okay. Also von meinem Blutdruck habe ich auch mit der Ärztin noch gesprochen. Die sagte mir, er sollte zum Arzt gehen oder so. Wie gesagt, da bin ich momentan noch, was heißt so leichtsinnig. Also ich habe ein bisschen höherer Blutdruck, aber ich denke mal, das ist noch normal. Das kann man noch ein bisschen verschmerzen. Und wie gesagt, musste ich hier voll der Retter machen. Also wie gesagt, war viel los, weil momentan viele Studentinnen da sind. Kam ein Mädchen raus und wie gesagt, ich habe sie gefragt, ob noch was frei ist. Red mit der und in dem Moment, bäh! Liegt sie da, ist die direkt ohnmächtig geworden. Also ich habe dann direkt natürlich nach Unterstützung geholt, stabile Seitenlage und so, aber die war wirklich hier komplett weggedreht und das ging innerhalb von 3 Millisekunden. Redet ganz normal, rollt die Augen, dachte ich schon, hey, so langsam läuft's, aber zack, lag sie mir schon zu Füße. Da war dann natürlich ein bisschen Spaß und ein bisschen Drama drin. Hab dann ganz normal mein Blut abgegeben, normale Zeit, wie auch immer. Hab dann, wie gesagt, ich warte normalerweise immer und ess was und trink was und guck, dass mein Haushalt dran ist. Weil viele sagen immer, kannst du jetzt mit dem Fahrrad hier 50 Kilometer zum Blutspende? Ne, das sind doch, ja, 50 Kilometer. Zum Blutspende fahren. Aber wie gesagt, ich denke mal in meiner Gewichtsklasse und da ich wirklich viel trinke und doll langsam mache, ist es vertretbar. Sitzt da, nebendran noch, ein junger Student, vielleicht so 25, sitzt auf dem Stuhl, bäm, rappelt, ist er gerade noch hinten umgekippt. War natürlich wieder schon schön Spaß drin. Wäre es nicht, was da los war, normalerweise erlebe ich jetzt nicht, dass die Leute ohnmächtig wären oder so. Irgendwie war es nicht besonders warm, komisch. Also wie gesagt, deshalb, auch wenn du ein bisschen empfindlich sind, natürlich auch nicht mit dem Fahrrad fahren, nutzen auf jeden Fall das, was die halt sahen. Trinken viel vorher, trinken viel danach, bleiben wie gesagt noch die halbe, dreiviertel Stunde da und melden euch, wie gesagt, direkt bei den Ärztin, bei der Aufsicht, wenn euch doch irgendwie ein bisschen komisch ist oder so. Ich habe mich gut gefühlt, bin ganz normal in Gefahr. Also Blutspende so wie immer. Dann war ich, wie gesagt, ja öfters in der Heimat unterwegs, das mit dem Holz endlich zu erledigen und habe mich dann zu Touren verabredet, aber irgendwie mein Ruf eilt mir voraus, mit mir will hier irgendwie niemand fahren. Es hat sich dann doch mal ehemaliger Gruppenführer erbarnt, kleine Runde gemacht. Und wie gesagt, der ist auch bei der Berufsfeuerwehr und fährt jetzt nicht so viel Fahrrad. Er hat dann praktisch psychologisch schon gesagt, ich soll es jetzt nicht so übertreiben. Bin ja schon der Meister der psychologischen Einschüchterung beim Radfahren. Er sagt, brauchst keine Angst zu haben. Ich habe 4 Stunden Holz gemacht. Da geht heute nicht viel. Ja, waren nur 42 Kilometer, 684 Höhenmeter. Er muss leider abreißen lassen. Also wie gesagt, wenn du regelmäßig fährst, und bist ein paar Berge hier gewohnt. Also wie gesagt, bei uns ist es ja auch schon, will ich jetzt nicht sagen, steiler. Aber wenn ich bei uns halt, wie gesagt, Berge fahre, sind das, kann ich vielleicht so 500, 600 Höhenmeter am Stück fahren. So Aufstiege 30, 45 Minuten. Und bei uns in der Gegend oder hier in Landstuhl, sind dann nur so 300 Höhenmeter am Stück, bis in 20, 25 Minuten hochgekurbelt. Das merkt man halt dann schon auf Dauer. Und wie gesagt, der hat dann auch schön Respekt gezollt. War auch relativ warm. Das war noch eine schöne Tour. Dann muss ich, hab's ja schon gepostet. Also wie gesagt, ich deklariere das auch immer. Bin E-Bike gefahren. Und zwar, müssen wir euch so vorstellen, mein Vater hat sich vor 5, 6 Jahren ein E-Bike gekauft, was aber noch von der ersten Generation ist. Also ist praktisch so Altherren-Oberfahrrad, erste Generation, Tiefeinstieg in der Gewichtsklasse für Personen bis 200 Kilo. Ist ziemlich schwer und hat jetzt auch nicht so super Akku, hat zwar Mittelmotor, also ist jetzt nicht so up-to-date, also keine Ahnung, was der Motor vielleicht stemmt, 40 Newtonmeter, aktuell haben, glaube ich, momentan 75, 80, angeblich Akku für 140 Kilometer. Also ich habe es ja schon gepostet, ist schon so ein altes E-Bike. Und Beispiel gesagt, zum Holzmacher wollte jetzt mein Fahrrad nicht unbedingt mitnehmen. Und dann dachte ich, komm, freue ich einfach mal der Vater, ob ich mit seinem E-Bike fahren kann, weil von der Größe passt das ja. Und dann habe ich mal das mal ausgeliehen und habe dann mal eine kleine 66 Kilometer und 818 Höhenmeter Tour gemacht. Und wie gesagt, deshalb poste ich das ja auch immer. War schon nice, also wie gesagt, hat schon relativ gut angeschoben, konnte relativ guter Schnitt fahren, ist aber nicht mit einem modernen E-Bike vergleichbar. Also nicht, dass ich jetzt, bin momentan nur eins für vielleicht 5 Minuten gefahren, also das Fahrrad schafft auf jeden Fall sein Eigengewicht zu kompensieren und je nach Unterstützung hat es, das ist relativ starker Antritt, ja, also man kann fahren, man merkt's. Aber ich kann euch sagen, es war schon eine Quälerei, weil der Akku natürlich nicht gemacht war, um hier auf den Potsberg zu fahren mit den Höhenmeter. Und er hat mir schon late geduld. Aber ich habe mir natürlich auch late geduld, weil ich muss natürlich auch hier ordentlich hochdrehen. Was eigentlich noch viel krasser war, ist, dass dieses Fahrrad wirklich bei Schroeder einen Speed entwickelt. Also ich muss mich da ein bisschen zurückhalten. Aber einfach mal kurz noch vorne auf den Lenker praktisch gebeugt. Haben hier 70,3 auf dem Tacho gestanden. Und Bremse und Gewicht verringern war einfach nur kurz aufrichten. War sogar Richtung Alpenklang unterwegs. Das ist dieses kurze Video, Stichwort an der Potzeller, an der Uwe. Hätte ich normalerweise ihn noch besuchen können. Ich meine, ich hätte sogar jemanden auf dem Hundeplatz gesehen. Aber wie gesagt, da ich ehemaliger Studienkollege besucht habe, habe ich es leider nicht geschafft, noch zu kommen. Aber vielleicht Stichwort Landfunkertreffe. Aber denken wir mal, sehen uns schon. Das E-Bike hat es gefallen in der Altwelt, wie ich mal so schön sage. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal rüber. Ja, wie gesagt, deshalb auch schon die Tour gemacht. Ja, kann man, wie gesagt, noch ein paar Feinheiten nur außer erzählen. Aber wie gesagt, ich will es hier jetzt nicht so lang machen. Wir haben ja schon Ende 20 Minuten nonstop mit Glam-Skript hier rausgepodcastet. Oberstausee war ich noch. Das ist auch so hier in der Nähe. Also will ich auch, wenn jemand Landschaftsumgebung geht, als Ausflugsziel machen. Ach, eine kleine Tour mit dem E-Bike, 250 Kilometer. Fahrrad, also das Radon beim Mountainbike läuft ganz gut. Ich habe es jetzt auf Tubeless umgebaut, die Schwarz Snakebike vermeiden. Das habe ich, wie gesagt, mit dem Abendskolleg gemacht. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Werde ich in den Shownotes, die werde ich noch ein bisschen ergänzen, noch ein bisschen was dazu sagen. Also momentan hält der Druck ganz gut, bin es aber auch momentan noch nicht im Gelände mit niedrigem Luftdruck gefahren. Also wie gesagt, vorne ist umgebaut, hinten muss ich noch umbauen. Musste hier dazu, also war jetzt in Anführungszeichen nicht teuer, Ventil 5 Euro und die Milch habe ich vom Kollege gekriegt. Der hat sich große Tube geholt, das verrechnen wir irgendwann nochmal, weil es teurer an diesem Tubeless-Umbau ist normal, du brauchst spezielle Felgen, die habe ich, du brauchst ein spezielles Band, was teuer ist, das habe ich schon drin und du brauchst natürlich spezielle Mäntel, die ich auch drin habe und da ich jetzt letztlich wieder ein kleines Loch habe und diese Montage oder Demontage von diesem Schlauch mit einem richtigen Kraftaufwand verbunden ist, weiß natürlich schon Tubeless-Ready, Felgen und Mäntel und alles sind, dachte ich mir jetzt, komm, baue ich auf Tubeless um. Schlauch habe ich sowieso dabei, weil diese Quälerei immer wegen so einem Mini-Dornenloch hier alles zu demontieren, kann ich dann in Anführungszeichen hier sparen, weil die Partikel hier kleine Dornen verschließen können. Dann habe ich umgebaut. Das Endwas hat ein bisschen aufwendig und es ein bisschen blöd war. Ich muss natürlich jetzt in meine Felgen reinbohren, weil ich das Ventil getauscht habe. Also ich habe jetzt von Schrader-Ventil wirklich auf Autoventil umgebaut oder umgekehrt, weil das einfach ein bisschen robuster ist und insbesondere auch bei Tubeless-Montage braucht man einen Kompressor oder braucht man viel Druck, um das erste Mal praktisch in diese Felge rein zu pressen oder mit Druck rein sprengen zu lassen. Und das war natürlich ein bisschen einfacher, als ich das mit dem Kompressor machen konnte. Jetzt komme ich zu meinem Highlight, also nicht nur tourmäßig, sondern auch in Gesellschaft fahren. Und zwar habe ich erzählt, dass ich damit ich meine Meilen nicht verliere, dass ich noch Übernachtung in einem Holiday Inn Express buchen musste, wollte ich zuerst ins Podcamp noch essen oder wie gesagt, habe ich überlegt, ob ich noch an den Feldberg gehe, war so Bike-Ding, aber wie durch ein Wunder hatte der Daniel Brombeerfalter 4812 Podcast hat er Zeit. Es hat sich wirklich super ergeben, dass er in Anführungszeichen das Sonntag für mich freischaufeln konnte. Und so habe ich mir eine Übernachtung gebucht in Straßburg, also südlich von Straßburg. Also es gibt Holiday Inn Express mitten in der Stadt und südlich. Das südlich liegt so ein bisschen an der Autobahn. War jetzt für meine Tour optimal, weil, ja, was hätte mir gebracht, mitten in Straßburg zu wohnen, wo ich auch nicht parken kann und für diese Tour, die ich mache, dann 20 Kilometer genau dorthin zu fahren, wo es andere Holiday Inn Express ist, bin ich, wie gesagt, am Samstag eingecheckt und bin die Piste de Fortes gefahren. Die hatte Daniel schon mal gemacht in seinem 4812 Podcast. Ach, sehr schöne Bilder und sehr gute Beschreibung. Deshalb will ich auch hier nichts dazu sagen und verweise auf seinen Bericht, auf seinen Blog und auch auf seine Folge, weil der kann ja richtig gut erzählen. Also wie gesagt, Daniel Lohm braucht man hier nicht. Wer Podcasts hört, kennt ihn und er hört ihn auch definitiv ganz zu, ach, wenn er nichts über Fahrrad interessiert wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe die ein bisschen angepasst, bin praktisch auf 95 Kilometer gekommen, bin sie gefahren in 5 Stunden 5 mit einem 19er Schnitt, war ein bisschen zu schnell. Gründe hier dazu liegen eigentlich da drin. Wie gesagt, ich bin von Deutschland angereist, habe das Auto am Hotel stecken lassen und habe eigentlich nichts gegessen, weil ich wollte natürlich hier in Frankreich echt in den Supermarkt und wollte dort mir Croissants oder irgendwas hole und bin der Tour verfolgt. War relativ warm, 30 Grad und dem Tourverlauf zufolge war ich glaube schon eine halbe Stunde oder so, 15 Kilometer war ich schon in Deutschland. Und da war nichts mit französisch Baguette oder französisch Croissant. Und irgendwie auf deutsche Bäckerei oder so hatte ich keine Lust. Und deshalb habe ich das Speed ein bisschen angezogen, bis ich in Kehl war. Habe mich danach mal per Telegram beim Daniel gemeldet. Und der hat dann nur gemeint, oh, 36 Kilometer in einer Stunde 40. Das ist ein schneller Schnitt. Das ist nicht so radreisekompatibel. Das ist eher Sport. Da müssen wir uns für Sonntag was anderes überlegen lassen, was ja auch total klar ist. Aber wie gesagt, ich fand die Strecke auf deutscher Seite auch nice, ja, aber wie gesagt, bin ich doch eher ein bisschen sportlich unterwegs gewesen und habe mir dann aber natürlich in Frankreich mehr Zeit genommen und ach, bin ich eingekehrt im Supermarkt und wie gesagt, aber verlinke euch mal die Tour, seht ihr acht Bilder, hab dann mich sehr gut dem Orangina und Croissants und Baguette und Wurst und so gewidmet, war wirklich sehr, sehr nice, Wetter war top gewesen und abends wollte ich zuerst noch ein bisschen Flammkuchen essen und so, aber habe mich dann doch entschieden, eher so nochmal im Supermarkt mir den Teilchengelüsten hinzugeben. Und ich wusste, ach, dass wie gesagt, wenn man am Sonntag, wenn ich am Sonntag mit Daniel unterwegs bin, dass da kulinarisch auf jeden Fall geboten ist. Deshalb die Tour am 22. April war mit Daniel unterwegs. Er hat es ja schon kurz in seiner Folge erzählt. Bei mir waren es 80 Kilometer und 209 Höhenmeter. Schnitt, wie gesagt, sehr, sehr gemütlich. Wir haben uns da, wie gesagt, ich habe da spontan im Komoot Tour zusammengeklickt. Die hat auch für ihn gepasst. War wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Das Beste war natürlich nicht das Fahrradfahren, sondern wie gesagt, dass wir uns gut unterhalten haben und auch in Straßburg kleine Sightseeing-Tour gemacht haben. Und wie gesagt, auch in dieser Brasserie nach diesem heißen Tag mit den vielen Kilometern uns mehrere Biere und uns durch die Flammkuchenkarte gefuttert habe. Kurze Nebengeschichte, oder was ich gelernt habe, ist, ja, wenn man Sport macht und dann ein Bier trinkt, das geht direkt drin. Also wie gesagt, wir haben ja das erste Bier wirklich sehr, sehr zügig getrunken. Und die Zunge war direkt schon, also wirklich, wie der Alkohol rein ist, wirklich nice. Gut, war natürlich aber auch pures Bier, nix Panache und war natürlich auch relativ stark und so, war wirklich sehr, sehr nice. Wie gesagt, Daniel hatte dann noch seine Aufnahme, wie er erzählt hat, waren wir ja auch schon schön gesellig unterwegs, also Also wie gesagt, schöne Flammkuchen, alle Sorten. Mein Favorite war dann wirklich der mit Sauerkraut. Also muss ich euch schon sagen, der mit Sauerkraut war wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich auch der süße Abschluss mit Calvados und Apfel und so, den haben wir aber geteilt. Also hätten wir noch ein bisschen essen können. Wenn du wärst, oder wenn mein Innerstes kennt, ich fahre nur Fahrrad, um zu futtern, war wirklich sehr, sehr schön. Also wie gesagt, kann man auf jeden Fall gerne mal wiederholen. Und wie gesagt, fragt doch mal, ob ihr eine Audienz beim Daniel bekommt, auch eine Radtour, wirklich sehr, sehr nice. Was war auch so ein bisschen als Tour zum Thema FCK, ja, jetzt weine mal alles, dritte Liga, ja, habe ich mich daran erinnert, dass es hier noch in Kaiserslautern einen Humbergturm gibt, wo man das Stadion sehr, sehr gut fotografieren kann. Ich glaube, das letzte Mal war ich dort irgendwie, wo sie deutscher Meister waren oder was weiß ich, 98, 99, bin ja muss 94 gewesen sein. War auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern, da sieht man den Humbergturm, ab ich 94, ja, ach, ich glaube, da war ich 95 oder so, hab da Bilder gemacht und deshalb dachte ich, komm, fahren wir nochmal zum Humbergturm und machen nochmal Bild, solange sie noch in der zweiten Liga sind, 45 Kilometer, 800 Höhenmeter. Dann ein bisschen Camping-Content. Und zwar hat mein Vater zu neuen Arbeitsdiensten gerufen, den Wohnwagen betreffend. Und zwar musste das Vorzelt aufgebaut werden. Und da dachte ich mir immer, ach, so lange die Arbeit ist es nicht. Und da die Eltern hier noch ein bisschen in Siersburg bleiben wollten, dachte ich, komm Vater, mach mal den Fahrradträger drauf, ich nehme mein Bike mit und drehe dann noch mal eine kleine Tour. An der Saarschleife war ich hier noch nicht. Das hier ist aufgestanden. Campingplatz gefahren, Vorzelt aufgebaut. Mutter hat natürlich gekocht, gab Rollbraten mit Knödeln. Da habe ich mich aufs Fahrrad gestiftet, bin an die Saarschleife gefahren, 1250 Kilometer, 45 Höhenmeter. Habe ein paar Bilder gemacht, bin zurückgerollt, habe leider der Erdbeerkuchen ausfallen lassen müssen. Aber natürlich haben wir dann noch, ich glaube 17:30 war ich wieder am Campingplatz, noch stilecht gegrillt. Und sind dann wieder zurückgefahren. Das heißt, hatte jetzt auch einen Campingtag in Siersburg. Ursprünglicher Plan war eigentlich gewesen, dass ich dort übernachte und praktisch am Folgetag noch eine Tour mache. Aber irgendwie war mir dann doch der Aufwand zu hoch und mit dem Fahrrad zurück oder so. Aber wie gesagt, Wohnwagen steht, Zelt ist aufgebaut. Will ich nicht ausschließen, dass ich auch noch mal dort übernachte und campe. Und wie gesagt, wenn ich noch mal in der Heimat bin und es sich anbietet, montiere mal den Fahrradträger und dann wäre ich auf jeden Fall da in Siersburg, das ist in der Nähe von Saarlouis, Fortwerke, Luxemburg, durch die Kante, wäre ich auf jeden Fall nochmal eine Fahrradtour machen. Wie gesagt, wen was hier interessiert, Tour-Dokus mit alle Daten und Relive, also wo man auf der Landkarte sieht, wie ich lang gefahren, sind schon auf YouTube hochgeladen, einfach melde, kann man auf jeden Fall was machen. Was gibt's sonst noch zu wichtig? Ich bin mal von der Arbeit. Momentan bin ich schon relativ oft und relativ regelmäßig fahre ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Hinweg fahre ich eigentlich direkt, das sind so 28 Kilometer, normalerweise Stunden 15, Stunden 12, habe jetzt Rekord Stunden 8 hingekriegt. Auf dem Rückweg passe ich das immer ein bisschen an, also je nachdem, wie ich Lust habe, dehne ich die Tour an, kann man schon mal 45, 50 Kilometer für den Rückweg sind. Wie gesagt, war ich in Biblis am AKW, also wie gesagt, wer mich verfolgt oder wenn es interessiert, ich lade die dann immer ein bisschen später und zeitversetzt auf YouTube hoch und wie gesagt, die Twitter ich meistens. Das heißt, auf einer Fahrt bin ich mit einem Rennradfahrer gefahren. Und das war natürlich schon, wenn man sich die Daten so angeht, ein bisschen über Limit. Also normalerweise, als ich jetzt, wie gesagt, so als Ergebnis, Stichwort Grundlagen und so, Grüß war Thomas, habe es ja auch ein bisschen ihm schon geantwortet. Ich fahre normalerweise im Unnere- oder im Fettverbrennungspulsbereich, so 130er Puls und schön relativ hohe Trittfrequenz. Und der hat mich dann doch gefordert, also wie gesagt, mit dem Rennrad und niedrigem Rollwiderstand, das Ding wiegt, glaube ich, 9 Kilo oder so und mein Fahrrad wiegt 16 und meiner Packtasche mit meinem ganzen Klamotte und so drin, wie gesagt, komme ich toll locker auf nochmal 6-7 Kilo und bei meiner Windmasse, ja, ihr wisst ja, wie groß und brät ich bin, oben raus, war das natürlich dann schon ein bisschen am Limit. Also wie gesagt, ich habe dann versucht, dem zu folgen und da sieht man dann direkt 145, 150er Puls und ja, das ist normalerweise so über meinem Limit und das ist nur 8-9 Stunden arbeiten, Dann nochmal so richtig sportlich Gas gebe bei warmer Temperatur. Ich habe mich, will jetzt nicht sagen, ich habe mich gequält, aber es war schon ein bisschen mehr Herausforderung, wie wenn ich normalerweise heimrolle, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, wir hatten gut Rückenwind, schöner 25er Schnitt, schön sind mit 30 Kilometer durch die Stadt gefahren. Gibt doch ein bisschen Besonderheiten, also wie gesagt, über Ludwigshafen, BASF oder so, will jetzt nicht so weit machen, wir sind schon bei 34 Minuten. Aber wie gesagt, ich denke mal, da kann man, wer sich interessiert, kann ich ein bisschen mehr dazu sagen. Ansonsten, April war ich noch beim Augenarzt. Also wie gesagt, die Glaukomuntersuchung ist negativ. Der Mann will mir eine Kleinsichtbrille verpassen. Ich dachte eigentlich, frag ihn mal, wie es dann so mit meinem Auge aussieht und weil ich manchmal auf Trails nicht richtig sehe und habe ja ein bisschen befürchtet, dass die Brille nicht richtig eingestellt ist, aber hat eigentlich bestätigt, dass mein Optiker des Vertrauens hier gute Arbeit geleistet hat. Ich aber jetzt schon in ein Alter reinkomme, wo man sich über die Anschaffung einer Kleinsichtbrille Gedanken machen sollte. Habe das nur zur Kenntnis genommen und werde jetzt auch am 4. Juni nochmal praktisch diese Voruntersuchung machen lassen, wo praktisch das Auge betäubt wird, wo praktisch dann die Sehstärke und Gesichtsfeld noch gemacht wird. Und dann, wie gesagt, überlege ich mir, was mit der Kleinsichtbrille ist. Also, wie gesagt, wer hier Erfahrungen hat, hat mich noch nicht so eingelesen, also gern Follower-Power. Kann sich, wie gesagt, gerne mal melden. Thema steht bei mir noch so ein bisschen an. Jetzt sind wir schon im Mai. Was ist jetzt schon im Mai? Babbelt schon wieder die ganze Zeit. Mai-Kurzfassung. Ich habe mich mal darum gekümmert, dass die Feuerwehr wieder einen Maibaum hat. Das heißt, Maibaum organisiert. Dann der geschält. Dann ist er gestellt worden. Wir haben eine schöne Wanderung gemacht, die auch auf Real Life ist. Letztes Wochenende habe ich Hochzeit fotografiert. Da gibt es noch so ein paar Anekdoten zu erzählen, aber wie gesagt, führt hier zu weit. Das letzte Wochenende habe ich in Anführungszeichen ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Und zwar wollte ich meine Karma-Punkte aufbessern. Und da der Radverein Bann niemand gefunden hat für eine Streckenabsicherung, habe ich mir leider leichtfertig mich entschieden, denen zu helfen. Habe das so ein bisschen mit Feuerwehr verbunden. Und in der Feuerwehr sind wir eigentlich immer genug Leute und man kann verschiedene Teste, also verschiedene Schichten machen. Und da stehe ich da halt maximal nur 5, 6 und hast auch, wie gesagt, es sitzt und ein Schirm und irgendwas. Die waren nicht so gut organisiert. Ich habe hier wie so einen Spruch nach dem Motto, egal was ist, du musst da durch. Es liegt an dir, ob du lächelst oder weinst. Ich habe den ganzen Tag, ich habe nur gelacht. Nein, ich habe mich jetzt selbst ausgelacht. Ich dachte einfach, boah, das war nicht nice. Wer letztes Sonntag kennt, weiß, es war wolkenlos, sehr warm. Die Streckenposteneinteilung war von 8.30 Uhr morgens bis 18.15 Uhr. Ja, 18.15 Uhr. Knapp 12 Stunden oder über 10. Die Aufwandsentschädigung von 50 Euro hat nicht ganz meinem normalen Stundenlohn entsprochen. Die Versorgung war eigentlich ganz gut, aber was mich am meisten geärgert hat, ist nicht, dass es jetzt ein verschwendeter Tag war, kann man jetzt nicht sagen. Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, zuerst wollte ich noch mal einen Podcast aufnehmen und so. Aber ich hatte weder einen Stuhl, noch einen Schirm, noch eine Mütze, noch Sonnencreme. Und irgendwie, es war schon sinnvoll, weil ich, wie gesagt, so drei unnötige und nicht einsichtige Autofahrer ein bisschen maßregeln konnte. Also wieder, muss ich irgendwann an einem anderen Mal erzählen. Aber also wie gesagt, ich habe für die Sicherheit des Radrennens gesorgt, weil die Besonderheit ist, es war ein Rundkurs, 10 Kilometer, verschiedene Starterfelder. Und weil, wie gesagt, das ein bisschen dörflich und ausgelegen ist, kann man nicht alle sperren. Das heißt, es war erlaubt, dass mit dem Radrennen auch der Verkehr fließen konnte. War praktisch Einbahnstraßenregelung. Und deshalb musste, wie gesagt, an wichtige Punkte musste halt Streckenposten stehen, dass halt die Leute nicht, obwohl halt natürlich Schilder stehen, dass man nur links abbiegen darf, nicht rechts abbiegen darf. Und wie gesagt, mir sei ich das so verstellt, dass am Anfang vielleicht von 8:30 bis 12 wo diese so alle 25 Minuten wohl dieses Fahrerfeld vorbeikam und auch alle 10, 15 Minuten ein Autofahrer und die meiste waren, wie gesagt, einsichtig und nur 2 Stück musste ich mal ein bisschen rumdiskutieren. Eine Amerikanerin hat es besonders nicht verstanden, aber der habe ich das dann in einer sehr, sehr ruhigen Stimme erklärt. Und wer mich kennt, weiß, wenn ich sehr ruhig und langsam spreche, Könnte das schon etwas Autorität ausstrahlen. Sie waren aber, wie gesagt, zu blöd, weil, wie gesagt, er hat es nicht verstanden, warum sie da jetzt nicht rechts 5 Meter durch die Einbahnstraße fahren kann und ach, dass die Radrenner gerade vorbei sind, hat sie nicht. Sie hat dann noch auf Englisch sich dann da lauthals drüber beschwert, warum. Ich wollte dann noch mal denselben Vortrag in Englisch halten, es war mir aber ach, dann zu dumm. Weil die passende Worte hätte ich schon erkannt, weil ich weiß nicht, was die gemacht hat oder warum sie so einen Sportdress anhatte. Aber ich glaube, die 10 Meter hat man ja dann auch gesehen, konnte sie, wie gesagt, ach, noch in ihre Wohnung laufen und muss nicht mehr im Auto fahren dran. Vor allem, wie gesagt, zu Amerikaner und was so ein bisschen typisch ist und Mentalität und warum sie was immer durchsetzen. Erzähl ich mal. Wie gesagt, separat. Wie gesagt, kommende Woche ist der Junggesellenabschied in Köln. Wie gesagt, gibt's auch so noch ein paar Feinheiten dazu erzählen. Hat sich auch ein bisschen zäh hingezogen. Aber wie gesagt, denken wir, das wird auch ganz gut eigentlich. Deshalb ist das Wochenende schon ein bisschen verplant. Was ich jetzt Brückentag und Vatertag mache, mache ich noch ein bisschen wetterabhängig. Dann an der Stelle noch Serientipps. Und zwar, ich habe euch ja schon mal erzählt, ich gucke gerne die Serie The 100. Die hat wieder angefangen. Geht von der Storyline wirklich cool weiter. Will ich hier nicht spoilern. Also das so als kurzer Tipp. Gaffen läuft wieder. Mein Rückstand beim Podcast hören bin ich ja momentan relativ durch. Also ich brauche noch, wie gesagt, ein paar Folgen. Deshalb sorry. Ach, mein Audio, ja gut, Audio-Kommentar gebe ich schon nicht, aber ach, wie gesagt, meine Bewertungen bei iTunes und so. Dauert leider. Also wie gesagt, auf keinen Fall persönlich nehme. Aber das ist jetzt hier auch schon wieder ein Wunder, dass ich nach der Arbeit oder nach dem Sport jetzt noch den PC anfahre. Weil irgendwie habe ich momentan auf der Arbeit keinen Stress, aber momentan ist alles sehr, sehr zäh und dann nervt mich das auch immer noch immer. Oder wie gesagt, das verbinde ich dann mit dem PC. Und dann mache ich, wie gesagt, privat nicht so gern PC an. Aber wie gesagt, bei mir gilt ja immer, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wie gesagt, Kommentare und so kommen alle noch. Wie gesagt, Zahnriemen wechsle ich jetzt so. Ich behalte auch erst mal mein Auto. Hab gesagt, bei mir Schaden getwittert. Was noch in der Zwischenzeit kam, ich habe ein Schreiben vom Kraftfahrtbundesamt bekommen. Ich kann gar nicht verstehen, warum ich mein Auto nicht patche. Also wie gesagt, was da ja auch schon bei Mitleut passiert ist, die es gepatcht hat, Stichwort Diesel nagelt jetzt immer und AGR-Ventile kaputt und wie auch immer, separat. Also sie haben mir ja mitgeteilt, dass ich ja schon 2 Briefe gekriegt habe und nicht reagiert habe und dass er aber auf jeden Fall am 16. Juli mit Konsequenzen drohen. Da muss ich mal, wie gesagt, mal gucken, was ich mache. Aber wie gesagt, ich behalte das Auto jetzt erst mal, wechsle die Zahnriemen, repariere das mal und wie gesagt, alles andere nervt mich momentan zu sehr. Aber wie gesagt, für das bin ich ja auch in der Branche tätig. Das ist momentan alles ein bisschen Geldmacherei. Wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass ich oft zur Arbeit mit dem Bike fahre. Das macht momentan ziemlich Spaß. Das Wetter ist gut. Sind ja an den Kilometer, also 1024 Kilometer pro Monat, schon ganz nice. Werde auch morgen noch mal zum Fahrrad, mit dem Fahrrad zur Arbeit, ist dann 3 Tage in Folge, merke aber jetzt schon ein bisschen, will ich jetzt sagen, es nervt, aber ich gehe das ein bisschen zu sportlich an, also wie gesagt, mit den, wo ich jetzt, wie gesagt, die Zeit von 1,15 auf 1,8 geschraubt habe, um auch so Strava-Segmente zu erzeugen und so, also ich denke mal, ich werde da jetzt momentan ein bisschen langsamer machen. Bin ja auch momentan viel flachen Straße gefahren, werde jetzt auch eher mal wieder ein bisschen in die Berge gehen. Also ein bisschen Höhenmeter sammeln, weil das ist ja eigentlich mein Hauptevent, was ich vorhab. Stichwort Celeron da und Alpencross. Und wie gesagt, da denke ich mal, da muss ich jetzt, Grundlagen habe ich genug, muss jetzt auch eher mal ein bisschen noch mal ein bisschen die Berge fahren. Und fahre auch morgens, ja, wie gesagt, ohne Frühstück los, auf nüchternen Magen, nur mit zwei Kaffee. Klappt momentan auch ganz gut, aber ich denke mal, das hat noch so ein bisschen Optimierungsansatz. Hier noch kurzes Thema, besser vermende Jobrat. Laufen bei uns momentan schon die ersten Gespräche. Es ist momentan nicht spruchreif, bisher halt interner und so kann ich das hier nicht sagen, aber Stichwort die Gewerkschaft hat auch ein Problem damit. Wie gesagt, wer sich für Jobrat interessiert, gibt auch so Jobrat-Rechner, was es da für Möglichkeiten gibt, kann mich gerne, wie gesagt, separat anschreiben, will ich jetzt im Podcast nichts dazu sagen. Also kann man sich vorstellen, wie das Konzept so bei uns ist, an was es momentan hängt. Wer wirklich auch am Überlege, mir dann vielleicht auch doch ein Jobrad zu holen, ein Elektrorad, wobei ihr natürlich wissen müsst, Jobrad muss jetzt nicht ein E-Bike sein. Also wir waren jetzt auf Tour mit M, der hat ein Firmenauto und der hat auch ein Jobrad und muss schön in der 8.000-Euro-Preisklasse. Also wie gesagt, gut, der verdient auch genug. Da kann man auch schon sich einen anderen Traum in Anführungszeichen erfüllen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal warten, ob die Firma das ermöglicht und ob das Sinn macht. Und wie gesagt, so super hohes Preissegment würde ich nicht machen. Also entweder gibt's ein Hardtail-E-Bike, mit dem ich halt hier ein bisschen Trails fahren kann und auch mit, also jetzt nicht langsam, sondern mal mindestens mit 25, 28 Schnitt auf die Arbeit fahren, dann wäre ich so eine Stunde dort. Oder ich sag halt, komm, ich hole mir dann doch mein Nicht-E-Bike in der Traumausstattung, also ein schönes Cheetah mit Piniongetriebe und so. Ah, also bleibt bis momentan noch ein bisschen spannend. Aber wie gesagt, für meinen Urlaub habe ich so ein bisschen angeteasert. Das würde ich noch, wie gesagt, ich habe mit Jens, der ist mir momentan im Urlaub unterwegs, nur kurz gesprochen, wenn ich jetzt mal anrufe, ob ich das auf September verschiebe, weil, wie gesagt, also mein Urlaub momentan viel vor, noch nichts gebucht. Das will ich dann schon ein bisschen, was heißt effizient, ich mache das immer so ein bisschen wetterabhängig. Und habe ich momentan noch was vor. Und da will ich nicht zu früh meinen Urlaub da verplanen, dass er mir am Schluss oder am Ende des Jahres ausgeht. Weil wie gesagt, der Mai ist sowieso, wie gesagt, schon sehr nett mit Feier- und Brückentagen gesegnet. Wird wie gesagt Ende Mai eigentlich nur aus Gründen und Prinzip habe ich normalerweise immer die letzte Maiwoche frei. Zwinker. Wie gesagt, gib eine aus, wenn jemand trifft, warum ich immer Ende Mai Woche Urlaub habe. Gut, okay. Ansonsten, was noch so ein bisschen geplant ist, so podcastmäßig, Landfunkertreffen, das soll am 9. Juni sein. Dort würde ich gern hingehen, vielleicht mit einer Biketour verbinde. Kommt auch jemand. Und wie gesagt, vielleicht damit ein bisschen hier durch die Gegend ziehen. Und an dem Folgetag ist auch wieder unsere Aktion Rollstuhlfahrer auf die Burg Nahenstein tragen und ihnen so den Besuch der Burgspiele, also Pfälzer Mundart, zu ermöglichen. Das ist, wie gesagt, noch ein schöner Termin. Und deshalb, wie gesagt, plane ich so mein Wochenende, was ich an Pflichttermine habe und stock das immer mit Nice-to-have-Termine drumherum. Gut, ansonsten, wie gesagt, fahrertechnisch bin ich schon zufrieden. Also meine Jahresleistung bis jetzt 1925 Kilometer bin ich gefahren. Und ich denke mir, ja, komm mal schon ein bisschen stolz hin bis Mai. Hat auch, wie gesagt, gesundheitlich, was heißt was gebracht. Die Allergie hat mich wirklich verschont. Also auch momentan, ich bin ja allergisch gegen Frühblüher und Birkenpollen und so. Also beim Fahrradfahren merke ich es gar nicht. Beim Aufstehen halt so ein bisschen Niesattacke. Aber toi, toi, toi, ach, Grippewelle, nichts gehabt. Also muss ich dieses Fahren in der Kälte, wohl dosiert, muss ich doch irgendwie aufs Immunsystem positiv ausgewirkt haben. Also wie gesagt, kann ich mich eigentlich nicht beschweren. So, machen wir mal die Folge zu. Mal wieder 47 Minuten lang nonstop gebabbelt anhand von modernes Skript. Gut, wer jetzt noch dran ist, wie gesagt, Klopfer, Klopfer, Respekt, dass es nicht interessiert. Und dass ihr es gern anhört, denk auch immer, warum dauert das immer so lange, die Folge rauszuhauen, weil irgendwie hast du immer doch was zu erzählen. Und es floatet ja immer so schön aus meinem Mund raus. Aber naja, so ist es einfach. Aufnahmeequipment war, wie gesagt, vor Mac sitzend mit meinem alten Headset. Hab immer noch die rote Mikrofone immer noch auf meiner Ebay-Liste. Aber ach, mit der ganzen Sache, wo ich ein Ebay habe, kommt doch nicht in die Pötte. Ich glaube, kommt jetzt noch die letzte Runde, bevor ich es zumache. Momentan, das ist aber nur im Mai, wird mir das Internet ein bisschen knapp. Hab nur noch 327 Megabyte LTE Highspeed drauf und das am 8. Mai und bei noch 14 Tage. Also ich denke mal, eine neue Datenkarte brauche ich noch. Habe jetzt auch ein relativ interessantes Produkt gesehen. Ja, ich verlinke euch das mal. Und zwar aus dem Gedächtnisprotokoll will ich nichts sagen. Es ist ein Gerät, wo ihr 3 SIM-Karten gleichzeitig reinmachen könnt. Ihr kauft das Gerät, das kostet so um die 150 Euro und da drin ist praktisch eine Prepaid-SIM-Karte schon drin mit 1 GB, die weltweit geht. Das heißt, egal wo ihr seid mit diesem Gerät, weil es auch alle Bänder und alles hat, seid ihr schon mal mit diesem 1 GB auf jeden Fall unabhängig online. Und je nachdem, können über die natürlich surfen. mit gewissen Konditionen, die manchmal günstig sind, manchmal nicht. Aber was, wie gesagt, der Hauptvorteil ist, ihr könnt dazu noch zwei andere SIM-Karten, also in Summe hat das Ding drei SIM-Karten-Slots, dazustecken und dann einfach halt, je nachdem, wo ihr seid, auf diese lokale Daten-SIM-Karte noch zugreifen und praktisch über die surfen. Und deshalb bin ich momentan noch am Überlegen, dass ich, wie gesagt, wahrscheinlich meinen Prepaid-Telekom auf jeden Fall behalte, weil je nachdem, wenn es jetzt nicht extremer Monat ist, Stichwort, ich bin zu Hause in Landstuhl, wo ich kein Internet habe und muss dann, wenn mir langweilig ist, abends noch unnötig im Netz surfen, mein Datenvolumen verbrauche, könnte ich wirklich mit so einer Karte die nicht in mein Handy reinmachen, sondern wie gesagt in dieses Gerät, dann wäre ich ein bisschen flexibler. Also ich denke mal, es wird auf jeden Fall kommen, weil spätestens für Japan brauche ich eine neue Datenkarte und ob ich mir dann einfach eine zweite in mein Handy rein mache oder es ein bisschen kompatibler mache mit diesem Powerbank WLAN Rudergerät oder so. Also wie gesagt, ich verknüpfe euch jedenfalls. So, jetzt haben wir noch genau 15 Sekunden bis zu 50 Minuten, aber jetzt machen wir einfach Schluss. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, ich hoffe, dass ich die anderen Folgen mit meiner Jahresplanung zeitnah raushauen kann. Bis dann, Servus.